ein Musikant, was kann es schöneres geben als hier auf dieser Welt ein Musikantenleben mit Leib und Seele. Ein Musikant, das möchte ich immer bleiben. Musik, volkstümliche Schlager und Nachrichten zu jeder vollen Stunde auf radio-heimatmelodie.de.